Kapitel 3, Übung B2. Lesen und hören Sie den folgenden Text. Regeln für das Trinkgeld. Es gibt schon viele Doktorarbeiten über das Thema Trinkgeld. Denn das Thema ist nicht einfach. Jede Branche, vom Kellner bis zum Taxifahrer, hat ihre eigenen Gesetze. Die einfachsten Regeln gibt es für Restaurantbesuche. Europaweit kann man sagen, die Kellner erwarten ungefähr 5-10% Trinkgeld. Im Norden, also in skandinavischen Ländern, sind es eher 5%. In südlichen Ländern, in Spanien und Griechenland, sind es 10%. In der Schweiz gibt man normalerweise gar kein Trinkgeld, weil das Trinkgeld im Preis inbegriffen ist. In arabischen Ländern und in der Türkei sind 10-15% Trinkgeld richtig. In Japan und China müssen Sie vorsichtig sein. Außerhalb von Touristengegenden gilt Trinkgeld als Beleidigung. Das ist auf den Südseeinseln genauso. Dort ist Gastfreundschaft besonders wichtig und die Annahme von Trinkgeld ist verboten. In Nordamerika und in Kanada ist das Trinkgeld ein wichtiger Teil des Einkommens. Üblich sind 15-20%, in sehr guten Restaurants 25%. Oft gelten Gäste aus Europa in Amerika als geizig, weil sie so viel Trinkgeld nicht gewöhnt sind und nur 10% geben.